genau 5 Minuten vor 1 und hören das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt von Leander Sattler. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Sie wollten offenbar das System in Deutschland stürzen und hätten dafür wohl selbst Tote in Kauf genommen. Heute Morgen hat in Stuttgart der erste Prozess gegen eine Gruppe mutmaßlicher Reichsbürger begonnen. FFH-Reporterin Tine Klimach. Den Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Hochverrat vorgeworfen. Es ist der erste von 3 Prozessen gegen die Gruppe um Prinz Reuß. Die insgesamt 27 Verdächtigen sollen einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant haben. In Stuttgart geht es vor allem um den militärischen Arm der Gruppe, der die Machtübernahme mit Waffengewalt hätte durchsetzen sollen. Der zweite Prozess startet ab 21. Mai in Frankfurt. Dann sind die mutmaßlichen Köpfe der Gruppe angeklagt, darunter Prinz Reuß. Eingeschlagene Glastüren, zerschmetterte Toilettenschüsseln, eine kaputte Zentralheizung. Unbekannte haben in einem leerstehenden Seniorenheim in Hainburg im Kreis Offenbach 140.000 Euro Schaden angerichtet. Das Gebäude soll laut Polizei demnächst saniert werden. Weil die Täter zusätzlich Druckertoner ausleerten und Lacke verteilten, musste auch die Feuerwehr anrücken, um die Chemikalien zu beseitigen. Elektroautos schlagen Verbrenner bei der Pannenanfälligkeit um Längen. Der ADAC hat jeweils 3 Jahre alte Autos verglichen. E-Autos kommen demnach auf 2,8 Pannen pro 1.000 Fahrzeuge. Bei Verbrennern sind es mit 6,4 Pannen mehr als doppelt so viele. Allerdings nicht berücksichtigt wurde, dass Elektroautos im Durchschnitt nach 3 Jahren weniger Kilometer zurückgelegt haben als Verbrenner. Und jetzt das Neueste von unseren Regionalreportern. Einfach näher dran mit den 6 FFH-Regionalstudios. Jetzt die Nachrichten für Rhein-Main. Rund 1500 Telekom-Mitarbeiter protestieren in Mainz für höhere Gehälter. Demonstriert wird bundesweit in 7 weiteren Städten. Die Telekom-Angestellten sind im Warnstreik. Für die Kunden bedeutet das, vereinbarte Servicetermine werden vielfach nicht eingehalten. Die Telekom-Shops sind dünn besetzt oder ganz geschlossen. Lange Wartezeiten beim Anruf bei der Hotline. Außerdem, kaum ein Techniker bastelt an den Verteilerkästen, Pause auch auf den Glasfaserbaustellen. Die Telekom-Mitarbeiter wollen 12% mehr Geld. Pascal Rückert von Verdi begründet das so. Die Beschäftigten der Deutschen Telekom AG haben in den letzten Jahren aufgrund der hohen Inflation erhebliche Reallohnverluste hinnehmen müssen, während der Konzern ein Milliardenergebnis eingefahren hat. Das passt aus unserer Sicht überhaupt nicht zusammen und das sorgt auch bei den Kolleginnen und Kollegen für Unverständnis und für Frust. 70.000 Menschen beschäftigt der Konzern. Über deren Tarife wird heute und morgen in Köln verhandelt. Konrad Neuhaus, Mainz. 12 und gleich 58. Der FFH-Staupilot. Ja, und nochmal die wichtige Meldung von der A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Alsfeld-Ost und Hattenbacher Dreieck. Ein Stein, der auf der linken Spur liegt. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Rasthof-Rimberg und Hattenbacher Dreieck. 4 Kilometer Stau. Und zwar wegen des Unfalls auf der A7. Hier können Sie ab Alsfeld-Ost über die U31 und die U45 fahren. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem ganzen Geknubbel rund ums Hattenbacher Dreieck und Niederaula. Ich habe mir das gerade bei den lieben Kolleginnen und Kollegen im Verkehrsservice mal auf dem Bildschirm angeschaut, damit ich da überhaupt durchblicke. Also, es hat ja diesen Unfall gegeben auf der A7. Ne? Jetzt komme ich mal Fulda Richtung Kassel zu der Strecke zwischen Rasthof-Großenmoor und Niederaula. Da staut es sich auf 5 Kilometern. Das ist auch eine Konsequenz des LKW-Unfalls. Hier haben wir eine Umleitungsempfehlung, ab Hünfeld-Schlitz über die B27 Richtung Bad Hersfeld zu fahren. Von dort auf die A4 in Richtung Kirchheim. Hier dürfen auch Fahrzeuge über 7,5 Tonnen fahren. Ne? Also die Polizei hat die Gewichtsbegrenzung jetzt mal kurzzeitig aufgehoben, damit es da nicht noch chaotischer wird, als es ohnehin schon ist. Jetzt kommen wir zu der A7 Fulda Richtung Kassel. Das ist eigentlich die Ursache des ganzen Problems. Hier hat nämlich zwischen Niederaula und Kirchheim in der Baustelle der Unfall stattgefunden. Aktuell staut sich dort auf 5 Kilometern. Die Vollsperrung wurde jetzt kurzzeitig aufgehoben, damit erstmal der Verkehr ein bisschen abfließen kann an der Unfallstelle vorbei. Es bleibt aber dabei, dass dieser LKW geborgen werden muss, also später auch nochmal eine Vollsperrung her muss. Dann auf die A7, Kassel Richtung Fulda. Zwischen Kirchheim und Hattenbacher Dreieck stockt es auch. Das ist also die Gegenfahrbahn, weil auch da in der Baustelle jetzt Behinderungen sind und hier also nur eine Spur frei ist wegen des Unfalls. Und Auswirkungen spüren wir auch zwischen Hattenbacher Dreieck und Niederaula, wenn Sie auf der A7 in Richtung Fulda weiterfahren. Da stockt es, da umfahren einfach viele den Unfall in Richtung Kassel. Wenn Sie da nochmal Hilfe brauchen, klingeln Sie gerne durch 06 99 75,5. Es ist nicht einfach. Ich gebe Ihnen nur einen Tipp. Machen Sie einen großen Bogen drumherum. A60 Mainz Richtung Rüsselsheim. Zwischen Mainz-Spitzdreieck und Bischofsheim. Eine Ölspur auf der Fahrbahn. Bitte seien Sie da besonders vorsichtig. Geblitzt werden Sie in Fulda auf der Lindenstraße. Aus dem weißen Van raus in der 30er-Zone hat uns der Daniel durchgegeben über die kostenlose Blitzer-Hotline. FFH, das Wetter. Schön, relativ schön. Also jetzt ist gerade wieder zum Beispiel bei uns vorm FFH-Funkhaus ein bisschen schattiger. So spielt sich das eigentlich den ganzen Tag über ab. Bisschen Sonne, wieder ein paar Wolken. Vielleicht ganz vereinzelt mal Schauer. Es bleibt heute weitestgehend trocken. Ja, und dann wird's ja großartig, ne?